Radio Bremen 2. Herzlich willkommen zum Hörspielabend auf Radio Bremen 2. Wand, Wände, Wände. Deutsch-deutsche Ansichten heißt das Motto, unter dem unser Dienstagshörspiel im Monat November auf Radio Bremen 2 steht. Heute wiederholen wir die Radio Bremen-Produktion Brief an Franz Pavel von Adolf Schröder. Hörst du? Hörst du das Schaben an der Wand? Ich höre nichts. Gestern habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Er kam die Treppe herauf, als ich hinunterging. Ich verstehe dich nicht. Seit wann interessierst du dich für unsere Nachbarn? Er hat nichts gesagt, als wir aneinander vorbeigingen. Was hätte er sagen sollen? Er kennt uns nicht. Wieso hörst du es nicht? Er schabt an der Wand entlang mit irgendeinem Gegenstand. Einem Buch vielleicht. Hörst du mir überhaupt zu, Sven? Natürlich. Na, so natürlich ist es nicht. Ich habe dir zwei Fragen gestellt und du hast keine beantwortet. Tut mir leid, frag noch einmal. Pamela hat mir erzählt, sie hätte dich im Treppenhaus beobachtet. Du hast versucht, den Briefkasten eures Nachbarn zu öffnen. Das ist keine Frage. Stimmt es denn? Herrgott nochmal, ich habe mich geirrt. Das war einfach der falsche Briefkasten. Was geht's dich eigentlich an? Was du tust, geht mich vielleicht nichts an. Aber was Pamela betrifft... Was Pamela betrifft? Kannst du dein verdammtes Juristendeutsch keinen Augenblick vergessen? Oder kannst du Pamela nicht vergessen? Sie sind heute nicht sehr konzentriert, Pamela. Oder irre ich mich? Nein, es stimmt. Es ist wie so oft in letzter Zeit. Ich spüre plötzlich, wie die Verbindung zwischen meinen Fingern und dem Kopf zerreißt. So spielen Sie auch, wie ein mechanisches Klavier. Manchmal möchte ich aufgeben. Glauben Sie, dass viele Menschen den Wunsch haben, wie alle anderen zu sein? Und nichts Besonderes zu können? Nichts? Was hat Sie so irritiert? Sie sind begabt, Sie sind fleißig, Sie haben Erfolg. Ja. Genügt das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es doch nur eine Spielerei. Etwas Überflüssiges. Etwas, dem das Entscheidende fehlt. Was wollen Sie hören? Dass Sie mit Ihrem Spielen vielen Freude machen? Brauchen Sie solche Phrasen? Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich weiß nur, was mir fehlt. Das Gefühl, etwas wirklich Ernsthaftes zu tun. Fragen Sie mich nicht, was ich damit meine. Sehr geehrter Herr Pavel, vielleicht ist dies der erste anonyme Brief, den Sie bekommen. Falls Sie einen Widerwillen gegen anonyme Briefe haben, werfen Sie ihn weg, ohne weiterzulesen. Ich kann nicht mit meinem Namen unterzeichnen, denn ich wohne ganz in Ihrer Nähe und Sie würden mich erkennen. Ich sehe Sie oft, wenn Sie das Haus verlassen, um einzukaufen. Verlassen Sie das Haus nur, um einzukaufen? Ich sehe Sie auch, wenn Sie das Haus betreten. Ich sah Sie schon Ihre Wohnungstür aufschließen. Ich hörte, wie Sie die Schuhe auf der Fußmatte abstreiften. Vielleicht bin ich ein Voyeur. Und fülle die Lücken in meinen Beobachtungen mit meiner Fantasie, wie alle Voyeure es tun. Aber ich habe auch das Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass ich Sie beobachte. Ein Nachbar. Du hast auf mich gewartet, Rolf. Hätte ich es lieber nicht tun sollen. Erwartest du wirklich eine Antwort? Nein, eigentlich nicht. Du weißt, dass ich dich liebe. Du bist einer der wenigen Männer, die so etwas aussprechen können, ohne lächerlich zu wirken. Vielleicht habe ich es lange geübt. Vor dem Spiegel. Ich übe auch. Jeden Tag sitze ich 6 Stunden am Klavier. Man muss alles üben. Hast du mit Sven gesprochen? Ich habe es versucht, in deinem Auftrag. Er ist dein Freund. Und mein Konkurrent. Er hat sich verändert, seitdem wir zusammen in einer Wohnung wohnen. Beunruhigt dich das? Ja. Ich hoffe, dass du dich änderst, Pamela, damit ich auch eine Chance habe. Es ist ein ganz einfaches Schloss. Sie kennen doch die Briefkastenschlösser. Ja, kenne ich die. Die Schlüssel haben kleine Zahlen. Hier, in Griff gestanden, sehen Sie? Erinnern Sie sich nicht an eine Nummer? Natürlich nicht. Wer achtet auf sowas? Schlüssel können nicht teuer sein. Geben Sie mir eine aus, weil ich probiere sie aus. Einer wird schon passen. Herr Klinger, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Warum nicht? Als ich diese Filiale hier im Studentenviertel einrichtete, hatte ich mir einiges davon versprochen. Was anscheinend nicht in Erfüllung gegangen ist. Vielleicht sollte man es nicht tun, sich seine Träume verwirklichen. In der Realität werden sie auf eine unbestimmte Art und Weise schäbig. Ich habe schon als junger Mann davon geträumt, eine kleine, aber gute Buchhandlung in dieser Gegend zu haben. Jetzt haben Sie sie. Es kann sein, dass ich sie nicht mehr lange habe. Ihre Umsätze, Herr Klinger, tragen den Laden nicht. Sie kennen die Konkurrenz. Natürlich. Aber allmählich lerne ich auch Sie besser kennen. Tatsächlich? Dann sind Sie mir voraus. Ich habe Ihnen eigentlich nichts vorzuwerfen, aber irgendetwas stört mich. Was? Die Art, wie Sie zum Beispiel ein Buch in die Hand nehmen. Ich hasse Bücher, darum verkaufe ich sie. Ich würde mich nicht gerne von Ihnen trennen, Herr Klinger. Liebe Pamela, ich kann mich nicht auf meine Akten konzentrieren. Immer wieder sehe ich dich vor deiner Haustür stehen, in deinen Mantel gekuschelt. In deinen Mantel gekuschelt. Es war kalt heute. Ich wusste, du wirst hinaufgehen, als wenn wir dir die Tür öffnen. Aber du sahst müde aus und sag mir, wenn ich mich irre, ich glaube, in deinem Blick so etwas wie Angst zu entdecken. Macht's, wenn dir Angst? Es ist schwer, mit einem Mann, den man mag, zu konkurrieren. Die Versuchung, den anderen schlecht zu machen, um selbst besser dazustehen, ist groß. Aber als ich heute mit Sven sprach und er mir gar nicht zuhörte, hatte ich auf einmal den Wunsch, ihn zu verachten. Ich suchte seine Fehler, die ich sonst übersah. Protokoll 1. Er steht gegen 7 Uhr auf. Ich höre die Wasserspülung, wenn ich im Badezimmer bin. Er scheint sich vor dem Frühstück Brötchen zu holen. Ich treffe ihn fast regelmäßig, wenn ich hinuntergehe. Gegen 8:30. Er hat eine Tüte in der Hand und eine Zeitung. Danach verlässt er seine Wohnung nicht mehr. Aussage von Pamela. Kannst du mir einen Augenblick zuhören, Sven? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, dass du immer beschäftigt bist mit Dingen, von denen du mir nichts erzählst. Ich habe es dir erzählt. Aber du weigerst dich ja, das Schaben an der Wand wahrzunehmen. Es ist mir ehrlich gesagt gleichgültig, ob es nun existiert oder nicht. Glaubst du, ich bilde es mir nur ein? Ich glaube, du willst etwas hören, um mir nicht zuzuhören. Ist es keine interessante Frage, warum er mit einem Buch oder irgendeinem anderen Gegenstand an der Wand entlang schabt? Frag ihn, warum er es tut. Eines Tages werde ich ihn fragen. Hast du es bemerkt, Sven? Ich wollte mit dir reden. Du hast nicht gefragt, worüber ich mit dir reden wollte. Setzen Sie sich, Frau Pavel. Sie sind Rechtsanwalt. Schreiben Sie auch Briefe? Natürlich schreibe ich Briefe. Das ist der Alltag in meinem Beruf. Gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie sollen einen Brief für mich schreiben. Einen Geschäftsbrief? Nein, einen richtigen Brief. Warum schreiben Sie ihn nicht selbst? Ich will nicht. Protokoll 2. Wenn ich nach Hause komme, steht er manchmal am Fenster hinter der Gardine. Er raucht. Gegen 11 holte ich mir Zigaretten aus dem Automaten. In seiner Wohnung brannte kein Licht. Aber der blaue Schimmer des Fernsehapparates flimmerte an der Decke. Der Briefkastenschlüssel passt. Glauben Sie nicht, dass Sie mir etwas mehr erzählen müssen? Ich kann nicht erzählen. Sie müssen fragen. Wieso kommen Sie gerade zu mir? Es gibt viele Rechtsanwälte. Ich habe Sie wiedererkannt. Sie haben mich wiedererkannt? Ja. Sie kamen vor einer Woche aus dem Haus, in dem Franz Pavel wohnt. Ich habe 2 Stunden vor dem Haus gestanden. Warum? Weil Franz Pavel in dem Haus wohnt. Sie kamen heraus. Und heute sah ich, wie Sie die Tür zu Ihrem Büro aufschlossen. Auf der Tür steht Ihr Name, darunter Rechtsanwalt. Ja. Da kam mir der Gedanke. Welcher Gedanke? Franz Pavel einen Brief zu schreiben. Pamela Armstrongs Spiel ist vielversprechend. Man hat das Gefühl, mitzuerleben, wie eine Künstlerin langsam, aber zielstrebig zu sich selber findet, wie sie sich selbst entdeckt und es den Hörern mitteilt. Ihre Eigenwilligkeit im Anschlag und Tempo wirkt nicht aufgesetzt, sondern gewachsen aus einer inneren Kraft, ohne Eitelkeiten, aber mit dem Mut zur Subjektivität. Sie macht sich dadurch verletzbar, bietet den Kritikern viele Ansatzpunkte, sie zurechtzuweisen. Aber sie gewinnt dieses risikoreiche Spiel. Am Schluss hat sie die Hörer überzeugt. Sie will gar nicht verbergen, dass sie noch viel dazulernen muss. Und gerade das vermittelt aber ihrem Spiel den Zauber der Hoffnung, von dem die Kunst leben sollte. Viel Beifall für die Künstlerin. Oh, gut. Du warst wunderbar, Pamela. Wo ist Sven? Er sagte in der Pause, er müsste etwas erledigen. Er ist nicht wiedergekommen. Ich bin müde. Ich möchte nach Hause, Rolf. Aber es war ein Riesenerfolg. Das müssen wir feiern, Pamela. Ja, es war ein Erfolg. Und du sahst schön aus, als du auf der Bühne standest. Zerbrechlich und schön, als du dich verbeugt hast. Es ist nichts wert. Du bist undankbar, Pamela. Du solltest glücklich sein. Ich bin es doch auch und ich habe weniger Grund dazu. Ich weiß, dass ich undankbar bin, aber ich kann nichts dagegen tun. Versuchst du es denn? Oh ja. Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Aber immer öfter habe ich das Gefühl, dass mir etwas verloren geht. Und ich habe das Gefühl, dass du immer besser wirst. Jeden Tag ein bisschen besser. Besser oder schlechter, was heißt das schon? Es ist der Ernst im Leben, der mir verloren geht. Ist das, was du tust, nichts Ernsthaftes? Ist es nicht genug? Ich bin begabt, das ist alles. Was ist daran ernsthaft? Du könntest genauso auf dem Klavier klimpern wie ich. Mit ein bisschen Begabung. Hat Sven gesagt, was er erledigen muss? Sehr geehrter Herr Pavel, Ich schreibe diesen Brief in dem Gefühl aufrichtiger Verehrung und Dankbarkeit. Durch Zufall habe ich Ihre Adresse erfahren von einem Bekannten, der sie auch durch Zufall erfahren hat. Sie scheint wie ein Geheimnis durch die hiesigen Gemeinden zu geistern. Ich respektiere Ihren anscheinend starken Wunsch, zurückgezogen leben zu wollen, aber ich hoffe, dass Sie diesen Brief nicht als den Versuch ansehen, Ihr Leben zu stören. Ich habe lange gezögert, ehe ich mich hinsetzte, um zu schreiben. Aber schließlich wurde der Wunsch, meine Dankbarkeit auszudrücken, übermächtig. Sind Sie mit diesem Franz Pavel, dem Sie einen Brief schreiben wollen, verwandt? Ja. Ist er Ihr Bruder? Wie sollte er mein Bruder sein? Ich habe ihn geheiratet vor 40 Jahren. Ja, das konnte ich nicht wissen. Sie wollen, dass ich Ihnen Fragen stelle. Es stört mich nicht. Ich nehme an, Sie leben getrennt von Ihrem Mann. Er ist weggegangen. Wo haben Sie denn gelebt? Das kennen Sie nicht. Das ist weit weg. Protokoll 3. Es ist leichter, als ich gedacht habe. Über Wasserdampf löst sich der Leim der Briefumschläge, als hätte sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Ich hatte den Briefträger beobachtet. Als er ging, öffnete ich seinen Briefkasten. Die Beute, ein Brief. Du bist noch wach? Ja, und du kommst spät nach Hause. Rolf hat mich überredet zu feiern. Wie gut, dass du Rolf hast. Für mich ist das schon so selbstverständlich geworden, dass ich ihn gar nicht wahrnehme. Ich nehme ihn wahr. So viele Jahre sind vergangen. Wie durch ein Wunder leben noch einige von uns. Unsere Kinder sind erwachsen und sehen uns manchmal mit großen, fragenden Augen an, um das zu verstehen, worüber wir nicht sprechen können. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, Herr Pavel. Sie würden mich verstehen nach so langer Zeit. Sie haben mir das Leben gerettet, wie Sie haben mir das Leben gerettet. Wie sollten Sie mich nicht verstehen? Was hast du getan heute Abend? Nichts Besonderes. Ich wollte nach Hause, ich hatte Kopfschmerzen. Ich wusste ja, dass dein Konzert ein Erfolg werden würde. Woher wusstest du das? Kein Mensch kann das vorher wissen, weil niemand weiß, was Erfolg überhaupt ist. Du weißt es. Ich weiß nichts. Ich muss glauben, was die Leute mir sagen, aber ich glaube ihnen nicht. Hätte es dir geholfen, wenn ich da gewesen wäre? Du warst nicht da, Sven. Die Deutschen werden wieder in einem Land leben, Herr Pavel. Der Krieg ist endgültig zu Ende. Oder fängt er wieder an? Oder fängt er wieder an? Ich bin mir, glaube ich, sehr bewusst, warum ich nach so langer Zeit diesen Brief an Sie schreibe, Herr Pavel. Sie haben mir das Leben gerettet. Und eigentlich habe ich nie das Gefühl verloren, dass ich Sie brauche. Dieses Gefühl ist wieder lebendiger geworden. Und mit ihm die Erinnerung. Und mit ihm die Erinnerung an sie. Herzliche Grüße von Oskar Singer. Ich bin nur hierher gekommen, weil man mir erzählt hat, wo Franz Pavel wohnt. Von wo sind Sie gekommen? Aus einem Dorf, weit weg, in Pommern. Dort spricht man diese Sprache nicht mehr. Sie sind Polin? Ich war alles schon einmal. Polin, Russin, Deutsche. Es gibt keinen Unterschied. Wollen Sie wieder in Deutschland leben? Sie haben es mir angeboten, aber es ist mir gleichgültig. Die Deutschen sind schlecht, die Polen sind schlecht. Ich gehe zurück zu meinen Kindern. Wann? Wenn Sie Franz Pavel den Brief geschrieben haben. Lieber Rolf, ich kann nicht schlafen. Vielleicht muss ich versuchen, dir zu erklären, was heute Abend geschehen ist. Als ich aus der Musikhalle herauskam und dich sah, Sven aber nicht, war ich so enttäuscht, dass ich einen Augenblick lang nicht wusste, was ich tun soll. Zum Glück hast du mit mir geredet und ich musste antworten. Erst langsam spürte ich, wie sehr ich dich mit meiner Enttäuschung gekränkt hatte, ohne dass du es gemerkt hast. Oder hast du es gemerkt? Zuerst nahm ich dich nur in Kauf, weil Sven nicht da war. Ich habe dich benutzt, Rolf. Und ich fürchte, dass du es weißt. Ich will nicht, dass du dich benutzen lässt. Nicht von mir, nicht von Sven, von niemandem. Sven war noch wach, als ich kam. Aber ich bin nicht sicher, ob er mich überhaupt wahrgenommen hat. Herr Klinger? Ja? Sie haben gestern das Geschäft erst nachmittags geöffnet. Das ist wahr. Gibt es eine Erklärung dafür? Keine, die Sie verstehen würden. Versuchen Sie es, Herr Klinger. Versuchen Sie es, mir zu erklären. Gut. Ich musste auf den Briefträger warten. Sie mussten auf den Briefträger warten? Ja. Hat sich das Warten gelohnt? Ich weiß es nicht. Ist das schon das Ende Ihrer Erklärung? Es gibt keine Entschuldigung, wenn Sie das meinen. Sie sind ein eigenartiger Mensch, Herr Klinger. Sie nehmen Ihre Chancen nicht wahr. Sie müssen gespürt haben, dass ich bereit war, Ihnen diese Chance zu geben. Ich habe keine Zeit, etwas wahrzunehmen. Sie sind so beschäftigt? Ich bin nicht beschäftigt. Etwas beschäftigt mich. Es ist anscheinend etwas, das Ihnen keine Zeit lässt, sich Mühe zu geben. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Ich könnte Ihnen fristlos kündigen. Es reizt mich auch, es zu tun. Aber ich mache Ihnen ein Angebot. Sie nehmen Ihren Urlaub. Ab sofort. Danach reden wir, wenn Sie dazu bereit sind. Aber ich will Sie jetzt keinen Augenblick länger hier sehen. Sven! Hallo, Rolf. Gleich wirst du sagen, gut, dass ich dich treffe. Das werde ich nicht sagen. Wieso bist du nicht im Geschäft? Ich habe Urlaub. So kann man es wohl nennen. Wir haben dich gestern Abend vermisst. Ihr? Warum hast du das getan? Du nimmst dir allen Mut. Sprichst du von Pamela? Von wem sonst? Du machst es den Menschen leicht, dich zu vergessen, Sven. Das kann dir doch nur recht sein. Es ist mir nicht recht. Kannst du mir eine Frage beantworten? Ist grenzenlose Neugier eine Krankheit? Neugier auf was? Zum Beispiel auf einen völlig unbekannten Menschen, der dich nichts angeht, der neben dir lebt, anscheinend ohne sich um dich zu kümmern. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin neugierig auf Menschen, die ich kenne, die ich vielleicht liebe. Noch eine Frage, Rolf. Warum schabt ein Mann, der ganz allein in einem Zimmer ist, mit einem Buch an der Wand entlang? Immer wieder. Du willst gar keine Antworten auf deine Fragen, Sven. Du willst sie dir ganz allein beantworten. Und vielleicht ist das eine Krankheit. Wollen Sie heute nicht spielen, Pamela? Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen Fragen stelle? Es kommt auf die Fragen an. Ich glaube sowieso, dass Sie nicht mehr viel bei mir lernen können. Es gibt etwas, was ich lernen muss. Ich weiß, dass ich ganz gut Klavier spielen kann und ich weiß auch, dass ich noch besser werden kann. Aber warum habe ich immer das Gefühl, dass etwas fehlt? Was? Versuchen Sie es ganz präzise zu sagen. Ich versuche es immer wieder. Es gelingt mir nicht, die richtigen Worte zu finden. Menschen wie ich sind Luxusgeschöpfe. Sie spielen ihr Leben lang, sie sind nicht ernst. Ich will kein Luxusgeschöpf sein. Was bedeutet es denn für Sie, ernst zu sein? Ich weiß es nicht. Es muss etwas geben, was ernsthafter ist als Musik, als dieses ganze Theater, das die Menschen um die Kunst machen. Ich hasse es. Vielleicht sind Sie nur unglücklich. Vielleicht ist das Glück der Ernst in unserem Leben, nicht das Unglück, von dem man es viel eher vermuten könnte. Woher wissen Sie das? Das ist ganz einfach. Ich habe versucht, glücklich zu sein. Ist es denn kein Glück, begabt zu sein, Erfolg zu haben, bewundert zu werden? Die Frage muss sich jeder selbst beantworten, Pamela. Sie wollen sie nicht beantworten. Wozu? Das würde Ihnen nichts nützen. Für mich war das Spielen immer Arbeit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Protokoll 4. Er bekommt fast jeden Tag einen Brief. Habe plötzlich Angst, sein Misstrauen zu wecken. Wenn ich ihm auf der Treppe entgegenkomme, sehe ich zur Seite. Oder fühle ich mich schuldig? Sein Alter? Schwer zu schätzen. 65? 70? Haare voll, aber fast weiß. Er kommt mir nicht näher, obwohl ich seine Briefe lese. Wollen Sie mir noch mehr erzählen oder wollen wir jetzt den Brief schreiben? Was gibt es zu erzählen? Er hat zwei Kinder. Wissen Ihre Kinder, dass Sie nach Deutschland gefahren sind? Sie wollten es nicht. Sie haben gesagt, ihr seid gefährlich. Glauben Sie das auch? Ja. Aber jeder Bauer, der eine Sense in der Hand hat, ist gefährlich. Ich habe keine Angst. Warum ist Ihr Mann nach Deutschland gekommen? Er hat tagelang am Fenster gesessen. Dann ist er weggegangen. Er hat die Blumen angestarrt. Meine Blumen. In meinem Garten. Liebe Pamela, ich habe Sven heute in der Stadt getroffen. Danach bin ich bei der Buchhandlung vorbeigegangen. Er arbeitet nicht. Glaube nicht, dass ich ihm nachspioniere. Aber manchmal weiß ich nicht mehr, ob ich mich für ihn interessiere, weil er mein Freund ist oder weil er dein Freund ist. Oder weil er dein Freund ist. Ja. Ich bin anders als Sven. Ich würde dir gerne alles erzählen, was ich erlebe. Ich tue es nur nicht, weil ich dich so selten sehe und weil ich nicht weiß, ob es dich interessiert. Soll ich das? Eine alte Frau war heute in meinem Büro. Ich musste für sie einen Brief schreiben an jemanden, der in eurem Haus wohnt. Manchmal glaube ich, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind, ohne es zu wissen. Und dass es die Zufälle sind, die uns ganz kurz die Augen öffnen für einen Blick hinter die Kulissen. Und dass es die Zufälle sind, die uns ganz kurz die Augen öffnen für einen Blick hinter die Kulissen. Sehr geehrter Herr Pavel, der zweite anonyme Brief. schäbigen Mittel zu greifen. Aber ich habe niemanden, mit dem ich über das reden kann, was mich seit dem Tag beschäftigt, an dem Sie eingezogen sind. Auch Ihnen kann ich nicht alles sagen, ohne mich zu verraten. Es fing ganz langsam an. Ich hörte Sie schon, bevor ich Sie zum ersten Mal sah. Ihre Existenz brachte etwas in meinem Leben durcheinander. Und ich komme nicht dahinter, was es ist. Was tun Sie den ganzen Tag, wenn Sie in Ihrer Wohnung sitzen und kein Lebenszeichen von Ihnen nach außen dringt? Kochen Sie sich ein Mittagessen? Lesen Sie Bücher? Oder schreiben Sie Briefe? Diese Fragen quälen mich. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Das Bild, das ich von Ihnen habe, ist noch so unvollkommen, dass mich seine Unvollständigkeit nicht in Ruhe lässt. Als wäre es ein Bild aus meinem Leben, das ich gerade erst zu entdecken beginne. Sven. Sven. Es nützt nichts, wenn ich mich entschuldige für diesen Brief. Ich weiß, er ist unentschuldbar. Ein Nachbar. Ich habe dich gesucht, Sven. Versteckst du dich jetzt schon von mir? Warum sollte ich das tun? Die Frage müsste ich dir stellen. Hat der Peterson dir gekündigt? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er hat mir Urlaub gegeben. Warum? Ist es ein Kreuzverhör? Spürst du eigentlich nicht, was geschieht? Was geschieht schon? Nichts geschieht. Die Welt war noch nie so ruhig wie jetzt. Es kommt mir vor, als läge sie im Todesschlaf. Doch, es geschieht etwas. Wenn wir nichts dagegen tun, wird die Entfernung zwischen uns immer größer. Du hast schon immer übertrieben, Pamela. Das Leben ist nicht so dramatisch wie deine Klaviersonaten. Es ist zäh, träge wie Sirup, der vom Messer tropft. Hör auf, so zu reden, Sven. Wie rede ich denn? Es macht mich wütend. Du redest mit dir selbst. Du sollst mit mir reden. Ich kann nicht, Pamela. Vielleicht hätte ich ihn nicht heiraten sollen. Aber es gab wenig Männer, da habe ich es getan. Warum gehen Sie nicht einfach zu ihm und reden mit Ihrem Mann? Das tue ich nicht. Warum nicht? Ich laufe ihm nicht hinterher. Aber Sie wollen ihm einen Brief schreiben. Ich schreibe ihn nicht, Sie schreiben ihn. Es geht mich nichts an, aber wer ist Franz Pavel? Was ist er schon? Mein Mann. Ich meine, was hat er in seinem Leben getan? Getan? Nichts hat er getan. Oh ja, er war einmal ein Held. Aber ich habe nichts davon gehabt. Ein Held? Die Leute sagen es. Was sagen die Leute? Es war Krieg. Ihr seid gekommen und in Polen war ein Schlachtfest. Franz Pavel war mittendrin. Wollen Sie darüber sprechen? Nein. Franz, als ich es hörte, wollte ich es nicht glauben. Aber ich hörte es immer wieder, so musste ich es glauben. Du bist zurückgegangen in dieses Land. Kannst du mir das erklären? Ich verlange eine Erklärung, weil ich ein Verlangen habe, dich nicht zu verlieren. Ich habe dich geliebt. Du warst mein Vorbild. Im Lager habe ich überlebt, weil du vor mir hergegangen bist. Im Lager habe ich überlebt, weil du vor mir hergegangen bist. Was willst du bei den Deutschen? Sieh sie dir an. Sie dürfen wieder in einem Land leben, und was tun sie? Sie sind gierig und süchtig auf beiden Seiten. Jetzt noch nach Geld und Wohlstand. Was für ein Volk sie. Sie tun nichts mit Würde und mit Ernst. Wenn sie satt genug sind, werden sie gierig und süchtig sein nach Macht. Bist du allein, Rolf? Ich bin oft allein, Pamela. Es ist fast zu spät, um einen Besuch zu machen. Was hältst du davon, mit mir eine Tasse Tee zu trinken? Ich habe gerade welchen gekocht. Darf ich reinkommen? Wenn es dich nicht stört, dass ich die Zeitung auf dem Boden verstreut habe. Es stört mich nicht. Und ich erst die Tassen abwaschen muss, bevor wir Tee trinken können. Es stört mich nicht. Was tust du bei ihnen, Franz? Der Gedanke, dass du zwischen ihnen herumgehst, unter ihren Augen schläfst, mit ihnen an einem Tisch sitzt, macht mich krank. Du gehörst zu uns, du bist zu schade für sie, sie würden dich auch dann nicht wahrnehmen, wenn deine Geschichte in allen Zeitungen stünde. Glaubst du, wenn sie in einem Land leben, werden sie endlich lernen, was es heißt, ein Volk zu sein, das eine Geschichte hat, das eine Verantwortung hat? Komm zurück, Franz. Du sollst nicht in Deutschland sterben. Dein K. Setz dich doch, Pam. Hast du Lust, mit mir über Sven zu reden? Wenn du es willst. Du willst es nicht. Es ist schwer für mich, mit dir über Sven zu reden. Ich kannte ihn schon, als du noch gar nicht in Deutschland warst. Ich weiß. Männer sind freundlich zueinander, aber sie konkurrieren auch miteinander. Es ist das erste Mal, dass ich das erlebe, gleichzeitig. Verstehst du? Und es ist meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Weißt du, ich habe sogar plötzlich Angst, dass Sven es mir zu leicht macht. Protokoll 5. Es ist nicht seine Vergangenheit, die mich fasziniert. Es ist das Schaben an der Wand. Ich verliere alle Würde. Habe mich neben die Wand gekniet und das Ohr an die Tapete gepresst, um noch mehr zu hören. Er hustet, wie alte Männer husten. Setz dich doch, Pam. Sven verändert sich. Er hört nicht mehr zu. Er sieht mich nicht mehr, wenn er mich ansieht. Und du? Siehst du ihn immer noch? Ja. Und während ich ihn sehe, fühle ich mich hilflos. Es ist ein erbärmliches Gefühl. Es ist ungerecht. Ich sehe dich doch, Pam. Vielleicht werde ich meinen Beruf aufgeben. Warum? Ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich kein Recht habe, das zu sagen, aber ich will dich so, wie du bist, Pam. Wie bin ich denn? Vielleicht bin ich nur dann wirklich vorhanden, wenn ich am Klavier sitze. Das will ich nicht. Für mich bist du immer vorhanden. Auch jetzt. Ich habe Sven verloren. Nein. Sven verliert dich. Protokoll 6. Gestern Abend hat jemand bei ihm vor der Tür gestanden. Pavel hat nicht geöffnet. Auch nicht auf das Klopfen des Mannes. Beobachtete den Besucher vom Balkon aus, als er wieder ging. Sah plötzlich aus wie ein Gestapo-Mann. Ledermantel. Welche Anrede soll ich benutzen? Das verstehe ich nicht. Nun, irgendwie muss der Brief anfangen. Mit lieber Franz, lieber Herr Pavel, sehr geehrter Herr Pavel, was Sie wollen. Nein, ich will das nicht. Er weiß, wie ich ihn nenne. Gut. Wie soll ich also anfangen? Hör mir zu, Franz. So fängt der Brief an. Lieber Rolf, ich bin wieder zu Hause. Sven ist auf dem Sofa eingeschlafen. Er liegt da wie ein Kind. Er umklammert seine Knie. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass das Leben mich überrumpelt, dass ich die Zeit, in der ich hätte lernen können zu leben, am Klavier gesessen habe, blind für alles, was um mich herum geschah. Jetzt sehe ich Sven an, sein Gesicht ist auch im Schlaf verschlossen. Das Leben ist geheimnisvoller als jede Kunst und dieser Gedanke tut mir weh. Ich will nicht draußen bleiben, Rolf. Ich will den Ernst des Lebens spüren, wie alle anderen auch. Wie du. Wie Sven. Sehr geehrter Herr Pavel, Freunde aus Polen haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass Sie in Deutschland sind. Sie gaben mir Ihre Adresse und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich diesen Umstand nutze und Ihnen schreibe. Denn ich habe vergeblich versucht, Sie zu Hause anzutreffen. Meine Aufdringlichkeit erklärt sich vielleicht aus meinem Beruf. Ich bin Journalist. Ich würde gern über Sie schreiben. Ich kenne die äußeren Umstände Ihres Lebens aus den Erzählungen von Freunden, aber Sie kenne ich nicht. Ich habe so viele Fragen. Warum sind Sie gerade jetzt gekommen, in einer Zeit, in der die Deutschen wieder in einem Land leben werden? Ist es Hoffnung oder Angst, was Sie empfinden? Ich bin noch jung. Ich stelle Ihnen Fragen, weil hier bei uns mir niemand diese Fragen beantworten würde. Uns beschäftigen ganz andere Dinge. Das Geld, der Wohlstand, der Zuwachs an wirtschaftlicher Macht. Macht allerdings. Aber was beschäftigt Sie? Ihre Erinnerung, unsere Regierung wird wieder da regieren, wo Adolf Hitler regiert hat. Was empfinden Sie dabei? Sind Sie gekommen, weil wir erst jetzt wirklich unser Erbe antreten müssen? Sind Sie gekommen, weil wir erst jetzt wirklich unser Erbe antreten müssen, ohne die Verstecke, die uns die Teilung geöffnet hatte? Werden wir es aushalten? Wollten Sie herausfinden, ob wir es aushalten, wenn Sie unter uns wohnen, im neuen Deutschland? Es gibt so viele Fragen, die vielleicht nur die Opfer beantworten können. Wir haben uns nie wirklich darum gekümmert. Aber wir werden erst jetzt die Nachfolge des letzten Deutschen Reiches sein. Wir können uns nicht mehr herausreden. Sie sind zurückgekommen. Trauen Sie uns zu, dass wir es schaffen. Ich schäme mich, dass ich Ihnen diese Fragen stellen muss, weil wir selbst uns weigern, darüber nachzudenken. Werden Sie mir antworten? Was machst du mitten in der Nacht in der Küche, Sven? Ich bin aufgewacht. Ich hasse es, mit offenen Augen im Bett zu liegen. Was sind das für Briefe? Ich kann deine Neugier nicht ertragen, Pamela. Ich fühle mich beobachtet, kontrolliert. Von mir? Ich träume schon davon. Herr Petersen zieht mich an den Haaren in seinen verdammten Buchladen. Rolf zerrt mich vor irgendein ominöses Gericht. Und du versuchst mich in dein Klavier zu stopfen. Du denkst dir auch deine Träume aus. Es gibt Dinge, die ich mir nicht ausdenke. Gehöre ich noch dazu? Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich kann mich nur noch mit einer Sache beschäftigen. Zwei sind schon zu viel für mich. Die Gleichzeitigkeit der Dinge funktioniert nicht mehr bei mir. Es ist lästig. Verstehst du? Ich war heute Abend bei Rolf, Sven. Tut mir leid. Aber in letzter Zeit vergesse ich immer wieder seine Existenz. Fast hätte ich gefragt, wer ist Rolf? Gibt es nur noch dich? Nein, da ist noch jemand. Hör mir zu, Franz. Gut, das ist der Anfang. Es ist nicht einfach. Franz war schon immer ein sturer Mensch. Lassen Sie sich Zeit. Du bist ein alter Mann. Franz. Schämst du dich nicht? Warum machst du diese Dummheiten? Wie irgendein junger Tölpel. Vom Nachbarhof. Fährst weg. Und lässt alles zurück in Unordnung. Das tut kein alter Mann, der lange gelebt hat. Denkst du nicht mehr nach? Ist dein Gehirn schon verkalkt? Eine Frau kann den Hof nicht allein in Ordnung halten. Das weißt du, Franz. Es strengt an. Er ist ein sturer alter Mann. Ich schwitze. Kann ich ein Glas Wasser haben? Natürlich. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass Sie noch kommen, Pamela. Es tut mir leid. Ich wäre auch beinahe nicht gekommen. Trinken Sie, Frau Pavel. Sie sehen müde aus. Ja? Ich bin nicht müde. Ich bin unruhig. Kennen Sie das Gefühl, dass wir uns ändern, aber es findet praktisch hinter unserem Rücken statt? Ich fühle etwas, aber ich erkenne es nicht. Sind Sie deshalb so spät gekommen? Ich wollte nicht kommen. Ich saß gegenüber im Café und sah ständig auf die Uhr. Ich wollte, dass die Zeit vergeht, dass die Unterrichtsstunde verstreicht und eine Entscheidung fällt. Was für eine Entscheidung, Pamela. Ich habe das Gefühl, dass Sie sich das Leben sehr schwer machen. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Da draußen. Und darum bin ich doch gekommen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich mache mir das Leben nicht schwer. Es ist schwer, wenn ich es will. Ich muss mich dazu entschließen. Haben Sie Ihren Ernst des Lebens entdeckt? Nein. Sven? Ja, du bist es, Rolf. Die Wohnungstür war nur angelehnt. Hast du jemand anderen erwartet? Du wirst es nicht verstehen, aber ich erwarte niemanden. Ich will nur niemanden verpassen. Pamela ist nicht da. Ich wollte mit dir reden, Sven. So feierlich? Ich habe jetzt oft das Gefühl, ich verlerne das Reden. Das ist verrückt, ich bin Verkäufer, Buchverkäufer. Ich muss doch über jeden Dreck reden. Was willst du? Ich werde Pamela fragen, ob sie mich heiratet. Was hast du gesagt? Du hast es genau verstanden. Warum sagst du das mir? Mich willst du doch nicht heiraten. Ich sage es dir, damit du dich wehren kannst. Wer sagt dir, dass ich mich wehren will? Wenn du leben willst, musst du dich wehren. Sei mal einen Augenblick still. Hörst du es? Ich höre nichts. Gut, du hörst nichts. Ich habe gar nichts anderes erwartet. Du veränderst dich, Sven. Mach es mir nicht so leicht. Du hörst nichts und du verstehst nichts. Merkst du nicht, was geschieht, Sven? Nichts geschieht. Gerade das ist das Problem. Lieber Sven, ich schreibe dir einen Brief, auch wenn ich nicht weiß, ob du ihn lesen wirst. Während du dich immer weiter entfernst, habe ich eine Entdeckung gemacht, die mein Leben verändert. Ich war zu bequem. Es ist bequem, alles von der Kunst zu erwarten, von der Begabung. Es ist genauso bequem, wie alles von einem anderen Menschen zu erwarten. Das klingt vielleicht lächerlich, aber es ist es nicht. Es ist wichtig, nicht bequem zu sein. Ich fühle mich so, als wäre ich gerade aufgewacht nach einem langen, dumpfen Schlaf. Die Gedanken schwirren mir durch den Kopf. Ich bin nicht glücklich, aber ich fühle mich lebendig. Soll ich Ihnen vorlesen, was ich bis jetzt geschrieben habe? Das ist nicht notwendig. Ich habe viel Zeit gehabt, nachzudenken. Als ich im Zug saß, um Franz Pavel hinterherzufahren. Er hat es nicht verdient. Aber Sie sind hinter ihm hergefahren. Was sollte ich sonst tun? Hör zu, Franz. Was willst du hier bei den Deutschen? Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Du kümmerst sie einen Dreck. Was erwartest du? Willst du dich nur satt essen? Ich sage dir, Franz, kein Unglück ist so groß, dass es einem alten Mann erlaubt, Frau und Kinder allein zu lassen. Was nützt es dir, sie durch die Fensterscheiben anzustarren. Sie haben sich nicht verändert. Weißt du immer noch nicht, was wichtig ist? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, was wichtig ist. Jeder, der versucht, das Leben in einzelne, sorgfältig getrennte Teile zu zerlegen, ist bequem. Sven, der Ernst des Lebens ist vielleicht die Mischung von allem. Sie ist schwer auszuhalten. Es kann sein, dass ich so viel über das Leben rede, weil du so weit weg bist. Und weil ich traurig bin. Ich werde dich verlassen. Sven. Protokoll 7. Ich wundere mich nicht mehr über mich. Bin nach ihm in den Keller gegangen, habe seine Mülltüte aus dem Ascheimer geholt. Fühlte mich wie ein Penner, der in den Abfallkörben nach Dingen sucht, die er zum Leben braucht. Habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Er wirft die Briefe weg, ohne sie zu öffnen. Ich fand sie im Abfall wieder. Du hast so lange gelebt, Franz. Und jeder Tag war schwer, weil wir etwas zum Essen haben mussten. Zwei Kinder wurden geboren. Du hast sie auf dem Schoß gehabt. Sie haben dich angelächelt. Sei nicht so undankbar. Du hast deine Erinnerungen. Ich weiß es. Ich sah es dir immer an. Aber du hast auch uns. Du hast Kinder gemacht, kümmer dich um sie. Er ist so stur. Dabei ist er ein kluger Mann. Er hat viele Bücher gelesen. Ich habe nie ein Buch gelesen. Was hat es ihm genützt? Wollen Sie sich vielleicht ausruhen? Wir können auch morgen weitermachen. Nein. Morgen werde ich mit Franz Pavel nach Hause fahren. Also gut, Franz. Du hast es getan. Du bist nach Deutschland gefahren. Gut. Aber jetzt komm zurück. Du hast sie gesehen. Sie sehen nicht anders aus als damals. Aber du bist anders. Franz. Du bist ein Mann geworden. Sie können dir nichts mehr tun. Du hast sie überlebt. Verstehst du das, Franz? Du bist ihnen einen Schritt voraus. Nimm deine Erinnerungen wieder mit, Franz. Sie gehören nicht hierher. Sie gehören in unser Dorf. Sie gehören zu mir. Frau Pavel? Es ist nichts. Der Brief ist zu Ende. Sich sicher, mich zu sehen, Frau Armstrong. Nein. Es ist mir nicht leicht gefallen zu kommen. Ich bin es nicht gewohnt, meinen Angestellten hinterherzulaufen. Sven ist nicht da. Haben Sie ihm gekündigt? Er hat es Ihnen also nicht erzählt. Wo ist Herr Klinger? Ich weiß es nicht. Als ich nach Hause kam, war er nicht mehr da. Es fehlen auch die notwendigsten Sachen. Wollen Sie mir das erklären? Ich kann es nicht. Ich habe das Gefühl, Sven war schon lange nicht mehr hier. Auch als er noch in dem Sessel saß, in dem Sie jetzt sitzen. Ich kenne das. Wenn er in meinem Laden stand, konnte er mich ansehen, ohne mich zu sehen. Es hat mich wütend gemacht. Warum? Weil er sich keine Mühe gegeben hat. So einfach ist das. Ja. Mehr können wir nicht tun, aber wir müssen es tun. Er hatte Sie. Er hatte Freunde. Er hatte vielleicht sogar mich. Aber hat er sich darum gekümmert? Hat er sich Mühe gegeben? Haben wir uns Mühe gegeben? Wissen Sie, es ist manchmal sehr viel leichter, die Schuld bei sich selbst zu suchen, auch wenn viele das nicht wissen. Ich bin umsonst gekommen. Protokoll 8, er ist nicht mehr da. Vor 2 Tagen habe ich es zum letzten Mal gehört. Das Schaben an der Wand. Es war nicht seine Vergangenheit, die mich fasziniert hat. Es waren nicht die Briefe. Bin in seiner leeren Wohnung. Keine Spuren von ihm. Ich habe es nicht anders erwartet. Es war seine Einsamkeit, die meine grenzenlose Neugier geweckt hat. Die Briefe im Müll. Das Kratzen an den Wänden. Habe mit dem Vermieter gesprochen. Werde hier einziehen. Er verlangt eine Kaution von 4.000 Mark. Wann wirst du wiederkommen? Ich weiß nicht, wie lange die Proben dauern. Der Dirigent ist sehr ehrgeizig. Du auch. Ist das ein Vorwurf? Nein, das Gegenteil. Ich freue mich, dass du weitermachst. Vielleicht haben wir oft gar keine andere Wahl. Wir glauben immer, wir könnten alles machen, nur weil wir es wollen. Was wolltest du denn, Pamela? Ich wollte jemand anders sein. Wolltest du sein wie Sven? Denkst du an Sven? Manchmal. Ich rede zu viel. So ist es immer, wenn ich glaube, dem Glück ganz nahe zu sein. Es ist fast so, als hätte ich Angst davor. Ich habe Angst davor. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nur auf Kosten anderer glücklich sein darf. Vielleicht ist es so. Vielleicht bilden wir es uns aber auch nur ein. Habe ich dir von der Frau erzählt, für die ich einen Brief geschrieben habe? Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mutiger war. Vielleicht sind wir nur nicht mutig genug, Pamela. Wir brachten das Hörspiel Briefe an Franz Pavel von Adolf Schröder, eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1990. Unter der Regie von Gerhard Willert sprachen Nina Hoger, Helmut Rühl, Sören Langfeld, Rosemarie Daumer-Holz, Hilde Ziegler, Fried Gärtner, Rüdiger Krämer. Ton Frauke Schulz, Schnitt Monika Götz-Bellmer, Regieassistenz Werner Statz.